In einer Stadt, in der ich sehr früh lernte, den Bushi Siri Cappies zu klauen. In einer Stadt, in die sich Nazis nur mit Polizeischutz reintrauen sollte. In einer Stadt, in der der Staatsschutz hilft, neue Gruppen aufzubauen. In dieser Stadt, da war ich einst zu Haus. In dieser Stadt, da hielt ich's einst gut aus. Stadt, in der mich auf dem Weg nach Haus die Polizei vom Fahrrad runterzieht. In einer Stadt, in der die RNZ nur zu gerne die Wahrheit verbiegt. In einer Stadt, deren Verwaltung gerne Flüchtlinge abschiebt. In einer Stadt, in der man grüne wählt und dann zum Shopping nach Mailand fliegt. Da gehört es zwar der Raum, aber uns gehört die Zeit. Dies Spaß ist in jeder Zeit zum Abnehmen bereit. Euer Reichtum heute ist schon morgen längst Vergangenheit. Hier in der Stadt. Euch gehört der Raum, aber uns gehört die Zeit. Dies Spaß ist in jeder Zeit zum Abnehmen bereit. Euer Reichtum heute ist schon morgen längst Vergangenheit. Hier in der Stadt. Es ist an der Zeit.